ARD. Hi, das ist Lost in Nahost, die Story. Euer Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Hier mit ganz besonderen Folgen. Ich bin Ann-Kathrin Wette und wenn ihr jetzt erst einsteigt, dann hört euch vorher unbedingt Folge 1 bis 6 an. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das hier ist die 7. und letzte Folge. Was jetzt? Es ist Mitte November 2023. Der Angriff der Hamas ist jetzt 6 Wochen her und Daphna ist zum ersten Mal zurück im Kibbutz Be'eri. Hier hat sie so viele Menschen verloren. Hier haben die Terroristen ihren Bruder Ethan ermordet. Hier saß ihr Vater mit seiner Pflegerin in seinem brennenden Haus und draußen waren überall Hamas-Kämpfer. Und vor diesem Haus steht sie jetzt. Viel ist nicht mehr übrig. Wow. Unglaublich, echt. Also von hier, wenn man das sieht, das ist echt... Was man schon von hier draußen sieht, die Mauern stehen noch, aber drinnen ist alles schwarz und verkohlt. Balken hängen von der Decke, der ganze Boden ist voller Schutt, Scherben und Staub. Daphnas Vater und seine Pflegerin haben hier überlebt, im Schutzraum. Heute räumen wir auf, weil das Haus wird abgerissen demnächst. Jetzt müssen wir ein paar Sachen mitnehmen. Die Frage ist, was gibt's hier überhaupt noch zum Mitnehmen? Daphna und ihre Familie sind damals mitten in der Nacht evakuiert worden. Überall war Feuer. Ich will einfach gucken. Vielleicht ein Bild hier, irgendein Zettel, irgendwas. Muss mal schauen, ich habe keine Ahnung. In diesem Haus war alles. So viele Erinnerungen. Die Familienfotos. Die selbstgemalten Bilder von ihrer Mutter, die schon vor Jahren gestorben ist. Vielleicht ist irgendwas davon noch da. Daphna überlegt nicht eine Sekunde, ob sie da reingeht. Sie geht einfach. Oh mein Gott. Scheiße. Das große Wohnzimmer ist komplett verkohlt. Der Boden voller Splitter und Scherben. Jeder Schritt knirscht. Die Möbel sind alle weg. Daphna steht jetzt da, wo mal so eine Art Wintergarten war. Das war eine Erweiterung von dem Haus. Hier waren alle Fenster. Deshalb sieht das so... Ja. Wo mal Fenster waren, sind nur noch verbogene Metallstangen. Das Glas von der Hitze zersprungen. Hier haben sie alle zusammen noch gesessen und gegessen am Abend vor dem Angriff. Der Tisch, an dem sie gesessen haben, und die Stühle, alles weg, verbrannt. Was noch da ist, sind die Bilderrahmen an der Wand. Und hier überall waren Gemälde von meiner Mutter, also überall, wo diese Rahmen sind. Die Rahmen sind leer, die Bilder verbrannt. Das ist echt unglaublich. Was sieht die gemalten Bilder, die kleinen bunten Objekte, die Daphnas Mutter gebaut hat, alles weg. Das war alles unser Familienalben. Hier waren die, hier. Unterm Fenster. Da waren die Familienalben. Die Fotos, die Daphna so gern gehabt hätte. Jetzt ist da ein großer Haufen Asche. Alles weg. Unser ganzes Leben, ja, natürlich. Ich habe auch nichts eingescannt. Nur ein paar Dinge, aber alles weg. Am Ende nimmt Daphna fast nichts mit aus dem Haus ihres Vaters. Weil das, was sie gerne mitgenommen hätte, das gibt's nicht mehr. Also ein Haus kann man noch mal bauen. Eine Mikrowelle kann man neu kaufen, das ist doch kein Drama. Aber es tut mir echt einfach, ich bin traurig, dass die ganzen Bilder weg sind, die ganzen Familienbilder. Kindheitsfotos, das habe ich nicht gescannt. Das habe ich nicht. Das tut mir weh. Und dass mein Bruder tot ist und diese ganze Gemeinde, dass so viele Leute gestorben sind. Daphna ist jetzt schon seit Wochen in Israel. Eigentlich wollte sie nur kurz ihre Familie besuchen. Aber dann kam der 7. Oktober und alles ist anders. Am Ende bleibt sie insgesamt 5 Monate. Und dann fliegt sie dahin, wo sie eigentlich lebt. Zurück nach München. Es ist Frühjahr 2024. Ihr hört Lost in Nahost, die Story. In den letzten 6 Folgen haben wir Daphna aus Israel und Mohammed aus Gaza kennengelernt. Die beiden haben uns erzählt, wie sie den 7. Oktober erlebt haben. Den Tag, an dem die Hamas Israel überfallen hat. Und was in den Tagen und Wochen danach passiert ist. In dieser Folge springen wir ins Frühjahr 2024. Wir wollen wissen, wie es den beiden geht und wie sich ihr Leben seit Ausbruch des Kriegs verändert hat. Mohammed sitzt im Auto. Mohammed, der Journalist aus dem Gazastreifen, der fürs ARD-Studio in Tel Aviv arbeitet. Er sitzt auf der Rückbank zusammen mit seiner Frau Sarah. Es ist soweit. Sie verlassen Gaza. Vorbei an Häusern, die komplett zerbombt sind. In Gaza gibt es kaum noch was zu essen. Zu wenig Trinkwasser. Kaum medizinische Versorgung. Hilfsgüter werden mit Fallschirmen abgeworfen. Und Menschen sterben beim Versuch, was davon abzubekommen. Mohammed legt seine Stirn ans Autofenster. Sie machen das, was so viele wollen, aber nur ganz wenige können. Sie gehen raus. Über die Grenze nach Ägypten. You cannot imagine the feeling that I was. Like, you cannot imagine. No. If I want to talk, if I want to say what I went through in that moment, I cannot describe to you my feelings there. But I just want to be silent. I don't want to talk to anyone. Mohammed will in diesem Auto einfach nur seine Ruhe. Bestimmt eine Stunde lang sagt er gar nichts. Just looking to the streets and think about leaving Gaza and leaving my family there. It's very hard feeling. Mohammed denkt an seine Freunde. Und seine Familie in Gaza hat das Gefühl, dass er sie im Stich lässt. For a moment, I say that I wish if I can go back. Mohammed denkt, vielleicht sollte ich umdrehen. For many reasons. One of them maybe that I felt guilty. Maybe for my family, for my friends. Er schreibt einem Freund, dass er drüber nachdenkt, umzudrehen und zurückzukommen. Dahin, wo jeden Tag Bomben explodieren und Menschen sterben. Und Mohammeds Freund reagiert ziemlich deutlich. No, don't do that. Are you stupid? This is now your chance. This is your future. Spinnst du? Schreibt der Freund. Das ist deine Chance, deine Zukunft. Nach 5,5 Stunden Fahrt kommen Mohammed und Sarah in Kairo an, der Hauptstadt Ägyptens. Hier kommen sie erstmal in einem Hotel unter. Als Mohammed das Hotelzimmer betritt, ist der erste Satz, den er zu Sarah sagt: But can you imagine that I can hot shower anytime I want? Heiß duschen, wann immer er will. Can you imagine that I will sleep on a bed, not on a chair or in a car or on the ground? Or ein richtiges Bett, nicht im Auto oder auf dem Stuhl schlafen. Für 3 Wochen bleiben Mohammed und Sarah in Kairo, in Ägypten, bis sie weiter können, nach Deutschland, wo sie eigentlich hinwollen. An der Stelle müssen wir kurz erklären, Mohammed konnte am Ende nur raus aus Gaza, weil sich viele Menschen ganz schön reingehängt haben. Allen voran unsere KollegInnen aus dem ARD-Studio in Tel Aviv, mit denen Mohammed zusammengearbeitet hat. Im Flugzeug nach München. Endlich. Mohammed is nervous. I was worried because it's my first time, and yeah, I'm now like 32 years old, and I used the plane for the first time. Mohammed sitzt zum ersten Mal in seinem Leben in einem Flugzeug. Er traut sich gar nicht raus, aus dem Fenster zu schauen. Aber irgendwann, nach 4 Stunden, kurz vor der Landung in München, schaut er doch raus. Yeah, I looked out. And I filmed some videos from Germany, for Germany, from above. Yeah. And looking at that, this is my new country and the new place that I will be in. I don't know what will happen, but you know, yeah. Er sieht Deutschland von oben. Das ist es also, sein neues Zuhause. Das Land, in dem er jetzt erstmal bleiben wird. Ungefähr zur selben Zeit landet noch jemand in München. Daphna. Aus ihrem eigentlich geplanten kurzen Besuch in Israel im Oktober sind 5 Monate geworden. Es hat mir gut getan, in Deutschland zu sein. Also dieser Abstand vom Krieg war schon gut und ich habe das auch gebraucht. Ich habe Florian vermisst. Ich habe ihn seit 4 Monaten nicht mehr gesehen. Wir besuchen Daphna bei sich zu Hause. Eine kleine Wohnung mitten in der Stadt. Am Kühlschrank hängen Fotos von ihrer Familie und von ihrer Hochzeit mit ihrem Mann Florian. Die Wände im Wohnzimmer, die sind bunt gestrichen. Kochbücher stehen im Regal. Es gibt Filterkaffee. Wie geht's dir heute? Ich weiß nicht, das ist eine Frage, die man... In Berry fragt man diese Frage nicht mehr, weil die Leute wissen einfach nicht, was sie antworten sollen. Also wir fragen uns in Berry nicht mehr, wie es dir geht. Wir fragen, wie kommst du klar? So. Wie kommst du klar? Ich habe gute Tage und schlechte Tage. Es gibt Tage, wo ich mit der Situation besser klarkomme. Es gibt Tage, wo ich einfach nicht so gut klarkomme. Ja. Ich weiß nicht, also das ist so eine Situation, die ich selber noch nicht kenne. Also in der Situation zu leben, wo du sowas Krasses erlebt hast und du kannst es nicht begreifen, dass du das wirklich erlebt hast, ne? Und dass du so nah an Sterben warst und trotzdem hast du das überlebt irgendwie. Daphna sitzt zwar hier in ihrem Wohnzimmer in München, aber mit dem Kopf ist sie immer noch in Israel. Spult immer wieder diesen einen Tag ab. Ja, der 7. Oktober, ich bin immer noch drin. Also viele aus Be'eri sagen, aus der Region und aus Israel, also dass wir sind immer noch stuck im 7. Oktober. Also die Monate laufen, aber wir sind immer noch, für uns ist der 7. Oktober noch nicht vorbei. Würdest du sagen, du bist jetzt in dein altes Leben so ein Stück weit zurückgekehrt hier? Nee, nicht wirklich. Ich schaue mir die ganze Zeit Nachrichten an, auf jeden Fall. Mental bin ich noch in Israel. Ich meine, es gibt auch so viele Geiseln noch. Eine andere Wohnung, auch in München. Nur wenige Kilometer entfernt von Daphna. Hier wohnen jetzt Mohammed und Sarah. Unsere Reporterin Franziska Timmer. Thank you. I will leave my shoes here, right? Okay. Yeah. Hamad have a small time. Yeah. To come. Sarah sagt, Mohammed ist noch nicht da. Er war beim Friseur und hat sich mit der U-Bahn verfahren, ist aber bald zu Hause. In ihrem neuen Zuhause. Eine Einzimmerwohnung mit Küche, Bad und Balkon. Da steht nur drin, was man wirklich braucht. Ein Bett, ein Tisch, 4 Stühle, ein Sessel. Und dann kommt er, Mohammed. I'm good, how are you? Good to see you. Mohammed ist auf dem Rückweg aus Versehen in die falsche U-Bahn gestiegen. Er hat vergessen, welches die richtige Linie ist. Sein Leben hat sich in den letzten Wochen ganz schön verändert. Gerade war er noch mitten in Gaza, wo Krieg herrscht. Und jetzt geht er auf dem Weg zum Friseur in der U-Bahn verloren. Everything, I can get everything easily. I can go, not yet easily go everywhere. I lost when I went to the barber and I lost when I go home. So, it's not easy to me, but I'm trying. Mohammed erinnert sich noch genau an den Moment, als er diese Wohnung hier zum ersten Mal betreten hat und die Tür hinter sich schließt. It was very quiet. You couldn't imagine. Da ist einfach nur Stille. That I didn't hear the drones, the bombings, the chaos. Keine Drohnen, keine Explosionen, kein Chaos. Nur Stille. It's very quiet. It's very safe. Is that true or not? Or I'm dreaming? Or yeah, I told Sarah that maybe I'm dreaming or not. I don't know. She said, no, this is the reality. You deserve it. Für Mohammed fühlt sich das unwirklich an. Erst war es so laut und jetzt ist es so still. Yes, but mentally, no. Not yet. In Mohammeds Kopf ist es gar nicht still. In der ersten Nacht in der neuen Wohnung in München wacht er nach 4 Stunden schon wieder auf. I remember I slept at 10 p.m. and I woke up at 2 a.m. Yeah. Then I just keep following up the news and see what happened. Er kann nicht schlafen und liest Nachrichten und Eilmeldungen aus Gaza. Bombardment, urgent. You feel like there is something happened. Or something is happening now. But at the same time, you are in a very different place, in a very different environment. Die Raketen, die Explosionen, das Leid der Menschen, das ist immer noch da für ihn, obwohl er jetzt ganz woanders ist. In dieser Zeit wird gerade weltweit intensiv über eine Waffenruhe diskutiert. Ein Teil der Welt sagt, es muss eine Feuerpause her. Die Menschen brauchen Hilfe. Hilfsgüter kommen nur schwer an in Gaza. Ein Großteil des Gazastreifens ist komplett zerstört. I can't hear, I can't hear the shoutings of the people, from the security guards, from the journalists, from the people. Themselves. Die Schreie der Menschen in Gaza. Mohammed kann sie nicht mehr hören. Yeah, I can't hear. Maybe I can feel. I can feel. Aber irgendwie, er fühlt sie. Immer noch. Mohammeds Frau Sarah sitzt draußen auf dem Balkon. Die Füße hat sie auf dem Geländer. Sie spricht in ihr Telefon, lacht. Mohammed geht kurz raus zu ihr und sagt auch was. Es ist ein Videocall mit Sarahs Mutter. Sarahs Familie, die ist in Ägypten. Sie können jederzeit miteinander telefonieren. Für Mohammed und seine Familie in Gaza ist es nicht so leicht. But actually, for my family, I can't call them anytime. Er kann sie nicht anrufen, wann immer er will. Oft ist die Internetverbindung im Gazastreifen zu schlecht. Oder es gibt keinen Strom, um das Handy zu laden. So we cannot talk video call or so we just keep texting. Good morning, good night. Did you eat? How is the situation? Kleine Nachrichten. Lebenszeichen wie guten Morgen, gute Nacht oder habt ihr gegessen? Sowas schickt Mohammed sich mit seiner Familie hin und her. Manchmal kommen aber auch andere Nachrichten, wie die gestern von Mohammeds Schwester. She asked me about an explosion that it was near to them. Seine Schwester hat eine Explosion gehört und will von Mohammed wissen, ob er weiß, was das war. Weil für Mohammed hier in München mit einer stabilen Internetverbindung ist es viel leichter rauszufinden. Yeah, and I told her that it's a drone that they targeted a man. Die Explosion war also ein Drohnenangriff. When I hear that there is like a targeting in their neighborhood, I always try to reach them. Immer wenn er von einem Angriff in der Nähe seiner Familie mitbekommt, versucht er sofort sie zu erreichen. Das klappt nicht immer. All the time I am afraid. I am worried. Because I don't know who's next. Who's next? Wer stirbt als nächstes? Zurück bei Daphna im Wohnzimmer. Wir haben aufgehört zu zählen, wie viele Tassen Kaffee wir inzwischen getrunken haben. Wie schaust du auf die Zukunft? Keine Ahnung. Ich denke nicht so viel über die Zukunft. Ich denke nur, also jetzt denke ich mehr in so Tagen und Wochen, weil ich habe das Gefühl, ich habe gar keinen Einfluss an die Zukunft. Und irgendwie, ich bin so, okay, kann ich da überhaupt was planen? Oder gibt es irgendwie noch ein Event, die uns stört, unser Leben zu führen? Und das liegt auch noch daran, dass Israel jetzt im Krieg befindet und dass alles sich wieder ändern kann. Ne? Also das ist alles noch nicht klar, wie es weitergeht. Auch für meine Familie ist unklar, okay, wird die Situation noch schlimmer in den nächsten Monaten oder gibt es da irgendein Ende für diesen Krieg? Daphna sagt, sie glaubt nicht mehr an Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Nicht nach dem, was am 7. Oktober passiert ist. Der Tag, an dem die Hamas das Haus ihres Vaters im Kibbutz niedergebrannt hat, ihren Bruder Ethan getötet hat. Ohne diesen Angriff der Hamas würde es diesen Krieg in Gaza nicht geben, sagt Daphna. Also ich kann schon sagen, dass ich nichts empfinde gegenüber die, also ich habe da überhaupt kein Gefühl gegenüber die Palästinenser. Ich bin total gleichgültig gerade zu dieser Situation dort. Ich kann nichts empfinden, keine Empathie empfinden irgendwie. Schon krass so zu hören. Also mit deiner ganzen Geschichte im Hintergrund. Und dann hat man diese Bilder aus Gaza im Kopf und es ist irgendwie, ist einfach krass so. Wie geht's dir, wenn du das sagst? Ich finde es schlimm, dass ich gar keine Empathie habe. Es ist nicht okay, eigentlich. Ich weiß, dass was da passiert grausam ist, also. Aber ich denke auch an alle Leute, die ich kenne, und ich weiß, was denn passiert ist. Und ich, wir sind einfach müde aus diesem Kampf. Wir sind müde, dass die immer, ja, dass die diese Welt der Gewalt wählen. Maybe because I left Gaza and I saw in Egypt and in Germany that everything is normal. But there is a place in this planet. It's burning now. Mohammed sitzt in der Einzimmerwohnung in München und Gaza brennt. Manchmal sagt er, fühlt er sich allein. Weil er in Sicherheit ist und seine Familie und Freunde nicht. Weil er hier in Deutschland ist, in München, wo nur wenige wirklich verstehen, was er erlebt hat. My plan in general, actually to stay here, to find maybe a future. Which I already lost in Gaza. Er will sich hier ein neues Leben aufbauen. Eine Zukunft. Endlich eine Zukunft. And I already tried when I was in Gaza many times. But unfortunately, the events that happened, the wars, every time destroyed the dreams, destroyed everything. Mohammed hat schon oft versucht, sich was aufzubauen. Aber in Gaza kam immer was dazwischen. So I wish that I can had the opportunity here in Germany and that to build again my future for me, for my family. I just want to be something with value. Mohammed will sich ein Leben aufbauen. Ein Leben für sich und seine Familie. So I just want to say last thing. This is to everyone who hear this podcast. I wish you, if you can, take seriously my advice, which is take photos with the people you love, with your friends, with your family, and spend time, not as much as you can, no, spend all the time with them, because the hardest feeling in the world, to lose someone you used to be with them all the time. So spend time with your friends and with your family, and always remember, family is a family. Das war Lost in Nahost, die Story, Folge 7, die letzte Folge. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schaut mal zu den älteren Folgen in unserem Podcast-Feed. Da findet ihr ganz viel rund um den Krieg in Israel und Gaza. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns an lostinnahost@br.de. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns bitte unbedingt. Und eine Bewertung hilft, anderen uns zu finden. Lost in Nahost, die Story, ist ein Podcast von BR24, dem BR-Story-Team und dem ARD-Studio Tel Aviv. Mein Name ist Ann-Kathrin Wetter. Autorin dieser Folge, Franziska Timmer. Reporterinnen, Franziska Timmer, Sophie von der Tann und Ann-Kathrin Wetter. Cover- und Grafikdesign, Julia Bochnik. Titelsong, Andreas Dietrich. Ton und Technik, Adrian Thalhammer. Regie, Martin Heindl. Redaktion, Birgit Frank. Projektkoordination, Veronika Süß. Dramaturgische Beratung Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Und jetzt habe ich noch einen persönlichen Podcast-Tipp für euch, weil wenn ich überlege, was lese ich als nächstes, dann schaue ich, was sagt Eat, Read, Sleep. Das ist der Podcast, der Bücherpodcast vom NDR, Eat, Read, Sleep. Keiner, der so hochtrabend daherkommt, sondern einer, der echt Leidenschaft für Literatur weckt, weil man sich so denkt, okay, cool, das ist was für mich. Die Hosts Jan, Daniel und Katharina erzählen da von ihren aktuellen Lieblingsbüchern, streiten über Bestseller, stellen die All-Time-Favorites der Community vor und betteln sich im Literaturquiz. Und zu essen haben sie auch immer was am Start, was irgendwie mit ihren Büchern zu tun hat. Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek und in unseren Shownotes gibt's den Link.